Hallo liebe Chaos, hallo liebe Hörer. Ja, Stichwort neues Format. Worum geht's? Was ist es? Das Format nennt sich Geek Couch und ist ein Unterformat des Geek Talks. Wir würden uns sehr freuen, wenn der ein oder andere vielleicht mal reinhören würde. Wir freuen uns auch immer sehr über jegliche Form an Feedback, Kommentaren und Kritik natürlich. Ja, ich möchte jetzt gar nicht allzu lange das selbst erklären. Die Geek Couch besteht aus zwei Menschen vorerst, nämlich einerseits aus mir, ja klar, und andererseits aber auch aus einer neuen Stimme in der Podcast-Landschaft, noch dazu einer weiblichen Stimme. Wir haben einen kleinen Trailer aufgenommen zu dem Ganzen, den ich hier quasi jetzt spielen möchte. Wie gesagt, es würde uns sehr freuen, wenn der ein oder andere hineinhören würde und vielleicht auch in Interaktion treten würde mit uns quasi. Ja, danke, ciao. Hallo, mein Name ist Stefanie. Und ich bin Jan. Ihr kennt mich vielleicht vom Geek Talk Podcast oder als Blogger bei Poughkeepsie. Und mich indirekt als Lektorin des Podcasts und des Blogs. Doch warum hört ihr hier von uns? Wir möchten euch einen neuen Podcast vorstellen. Die Geek Couch. Von tollen neuen Innovationen zu echten Einsatzgebieten, von der großen technischen Zukunft zu so ist es wirklich, technische Höhenflüge und harte Realität, langes Nerdgefachsimpel und echt verständliche Erklärungen. All das in der neuen Geek Couch. Seid dabei, wenn wir die neuesten Entwicklungen der großen Keynotes und Präsentationen besprechen. Direkt live vom Frühstückstisch in einer fast ganz normalen Beziehung. Wie kann ich meine Frau davon überzeugen, dass wir neue Gadgets benötigen? Und wie kann ich meinem Mann klar machen, dass jetzt schon wenig funktioniert? Wie kann ich normale Menschen mit meiner Begeisterung für Technik anstecken? Wie kann man bei der Menge von Meldungen up to date bleiben und auf das wirklich Wichtige reduzieren? Die Geek Couch. Wir freuen uns, wenn auch ihr bald einschaltet. Jo, hallo zusammen. Also, diesen schönen Einspieler vom Jan, vom Geek Talk und jetzt kann man auch sagen und von der Geek Couch, den wollte ich euch auf keinen Fall vorenthalten, weil hat mich sehr gefreut, dass er mir den geschickt hat mit der Frage, ob ich da ein bisschen Werbung machen kann. Ja, lieber Jan, das mache ich doch sehr, sehr gerne. Also ich finde die Idee schön, dieses Spielchen, was ich mir gut vorstellen kann zwischen jemand, der so absolut technikaffin und begeistert ist, so ein richtig Nerd aus vollem Herzen, der sich damit auseinandersetzen muss, dass es Menschen in seinem Umfeld gibt und in dem Fall ist es auch deine Frau, die vielleicht hier und da Sachen nicht alles immer so toll und super findet, sondern auch mal drauf aufmerksam macht, naja, hier für den in Anführungsstrichen normal denkenden Menschen sind die Sachen gar nicht so praktikabel und so schön zu handhaben wie ja unser eins, das vielleicht sich immer so zurechtlegt und ja, man ist ja schnell auch mal bereit, hier und da so ein paar Umwege zu gehen, um Sachen ans Laufen zu kriegen, was so andere in unserem Umfeld nicht unbedingt so in Kauf nehmen wollen. Da müssen Dinge einfach funktionieren. Ja, bin ich sehr, sehr gespannt, wie ihr das rüberbringt demnächst. Und ja, ich bin auf jeden Fall dabei. Ich werde mir das sehr, sehr gerne anhören, wenn ihr zwei auf Sendung geht. Also in dem Sinne, auch hier für die Zuhörer von meinem kleinen Podcast-Versuchslabor, hört doch mal rein beim Jan, ne? In die Geek Couch. Also, in dem Sinne kurz dazwischen geblubbert mit einer kleinen Podcast-Vorstellung heute. Servus, macht's gut und passt auf euch auf. Der Klaus.